Natürlich. Ich habe versucht, also die Religion zu meinen Kindern beibringen, weil ich bin die einzige Person, der das machen soll. Also meine Kinder bekommen keine Religionunterricht in die Schule, Beispiel islamische Religion. Die bekommen das nicht. Und das ist meine Aufgabe. Ich habe diese Aufgabe total übernommen. Natürlich, ich erzähle meine Kinder über meine Kindheit, wie haben wir in die Schule gegangen, wie reagieren wir mit den Eltern Beispiel, mit den großen Eltern. Das war eine Schwierigkeit für meine Kinder, als meine Mutter hier hingekommen. Die sind fast 13 Jahre ganz alleine hier gelebt und dann kommt eine Oma. Und eine Oma in unserer Kultur hat bestimmte Akzeptanz und Respekt. Respekt natürlich und ja, und auch mit der Sprache. Meine Kinder können Deutsch mehr als Arabisch. Die reden Arabisch, na klar, natürlich wohl, aber irgendwie wie die Deutschen Arabisch reden. Also so gebrochene Sprache. Und meine Mutter hat anders reagiert. Sie hat mir gesagt: Was? Deine Kinder, die können nicht so gut richtig Arabisch? Und was ist das? Was soll das? Aber langsam wird die Sache einfacher für die Kinder und für meine Mutter. Meine Mutter hat jetzt anderen Verstand auch. Die hat akzeptiert. Die sind nicht ganz Sura. Und Und die Kinder, haben die die es auch Kinder. akzeptiert? Nein, nicht ganz. Nein, also es gibt viele verschiedene Sachen, die akzeptieren das nicht. Also Beispiel die Geburtstage. Also bei mir in die Familie, wir müssen die Familie, die ganze Familie einladen. Aber meine Kinder möchten die Geburtstage nur mit den Freunden ja, verbringen. Und deswegen, ich mache zweimal Geburtstag. Also eine von den Freunden und eine von meiner Familie. Ja, das kostet mich eigentlich mehr Zeit und mehr Kraft. Aber meine Kinder jetzt wissen Bescheid. Also die Sachen laufen so in arabischen Kultur. Und langsam, die werden das akzeptiert. Und ja, die Sache jetzt ein bisschen erleichtert für mich. Ja, auch mit den Klamotten Beispiel. Ja, okay, ich trage mein Kopftuch seit ich 13 war und auch hier in Deutschland. Aber ich habe diese Freiheit von meinen Töchtern gegeben. Die sind freiwillig. Die wissen jetzt Bescheid, das ist Pflicht in unserer Religion. Aber wenn die das nicht machen möchten, dann es gibt keinen Zwang. Und ja, diese Sache ist jetzt schon erledigt bei uns. Die wissen ganz genau, wie läuft die Sachen in der Religion. Und jede Person dann nimmt seine Verantwortung in diesem Bereich. Ich habe meine Aufgabe gemacht, ich habe meine Kinder beigebracht, wie die Sachen sind. Und dann die sollen die Verantwortung euren Leben alleine jetzt übernehmen. Das ist nicht meine Aufgabe. Sind Sie auch schon mal mit Fragen zu dir gekommen? Ja, viele Fragen. Manchmal konnte ich diesen Fragen nicht beantworten, eigentlich, ehrlich. Fragen über deine Kultur, die arabische Kultur, unsere Ja. Kultur. Weiß ich nicht, wie Ja, stellen Sie das? die Fragen, Beispiel, also wie heiratet man? Also die sind sehr schockiert, wie habe ich euren Vater Beispiel geheiratet? Meine Tochter sagt mir, du warst bestimmt verrückt. Also in 2 Wochen hast du einen Mann geheiratet, ohne vorher kennenzulernen. Und wie hast du das geschafft? Sie sagt mir, du bist eine ausgebildete Frau. Und wie hast du das geschafft eigentlich? Wie hast du das gemacht? Ja, aber Liebe. Ich habe ihn wirklich richtig geliebt. Er war sehr lieb mit mir. Und er war 34, ich war 20. Nee, 22. Und habe ich gedacht, der ist ein Mann, der wirklich jetzt vernünftig jetzt geworden ist. Er wollte wirklich eine Familie machen, wollte die Familie versorgen und aber leider, es hat nicht so schön auch dann gelaufen später. Er hat anders gedacht, hat gedacht, die ist die Kleine, die Jüngste, die kann alles für die Familie schaffen und ich bleibe an der Seite. ja, die fragen mich viel über das Heirat, die fragen mich über Ramadan Beispiel, wie fasten wir, wie können wir beten. was kommt von neue Bete in Ramadan, gibt es ja anders. Also man betet At-Tarawih plus die fünfmal beten am Tag. Ja, solche Sachen. Auch die fragen mich auch diese Frage, die schwere Frage eigentlich. Wem sollen wir heiraten? Können wir Leute aus Deutschland auch heiraten oder sollen wir einfach nur von unserer Heimat was suchen? Und ich werde wirklich verzweifelt manchmal, weil die sind nicht ganz Sura, nicht ganz Deutsche auch. Und die müssen alleine entscheiden. Die haben andere Leben gelebt. Die haben andere, andere Kultur eigentlich. Die haben andere Ideen. Aber leider, die Töchter sollen nur einen muslimischen Mann heiraten. Die können nicht anders. Egal. Also muss nicht Araber sein. Kann Türke auch oder Afghaner oder auch Deutsche, wenn er Muslim ist. Weil das ist von Religion, die dürfen nicht. Also die dürfen nur muslimischen Mann. Aber mein Sohn ist anders. Er dürfte Frauen auch von anderen Religionen heiraten. Unsere ist das, Religion. Ist das grundsätzlich so, ja, dass dem Mann wird die Freiheit eingeräumt und der Frau nicht? Nicht, dass er Mann ist. Nee. Also auf jeden Fall, also Männer bei uns dürfen viele Frauen gleichzeitig heiraten. Und die sind freiwillig, ob die Christ oder Juden oder Muslimischen sind. Weil bei uns, das ist eine kulturelle Sache. Also die Frau kommt zu ihrem Mann, zu seinem Kultur, zu seinem Gesellschaft. Also die bleibt unter seinem Flügel, sagt man. Also er versorgt seine Frau. Und wenn die Frau, egal von welchem Religion ist, ist es kein Problem. Aber meine Tochter Beispiel, wenn die zu anderen Religionen geht, dann es könnte passieren, dass sie ihre Religion verliert. Also bei uns, die Muslime, die Frauen, die aus anderen Religionen sind, die haben ganz freie Tum, dass die ihre Religion auch erleben bei uns. Aber ich kann nicht sicher sein, wenn meine Tochter einen Mann von anderer Religion heiratet. Es wäre so, vielleicht wäre was anders. Ja, ja. Aber die Sache spielt immer noch. Ja, spielt. Meine Tochter hat einen Türke kennengelernt und die will ihm gerne heiraten. Ich bin gar nicht gegen, obwohl das ist nicht so bekannt bei uns. Also es wäre besser, wenn sie eine Araber findet. Natürlich gibt es viele Araber, aber ich bin auch nicht gegen, dass die eine andere, von anderen Kultur auch heiratet. Warum nicht? Multikulti, Vielfalt. Es ist schön, kein Problem für mich. Aber das war neu, das ist. Also meine Persönlichkeit, sie hat sich entwickelt. Deine, ne? Ja. Das war nämlich jetzt auch genau meine Überlegung. Genau. Wenn du mal dir vorstellst, die Maha, die hier vor 18 Jahren oder was angekommen ist. Ja. Und sie blickt jetzt auf die Maha heute. Ja, die ist halt anders geworden. Ja, natürlich.